Podcast. Moin! Ja, servus! Guten Tag euch! Hi. Herzlich willkommen zum Mensa-Podcast. Wo ist eigentlich der Moin, Mann? Ja, wo ist der Moin-Typ? Das ist ein Aufruf an den Moin! Guten Appetit, Mann! Der uns so oft gute Laune kurz vorm Platz suchen beschert hat. Also, wenn ihr den Moin-Mann gesehen habt, schreibt uns eine E-Mail. Ihr wisst genau, wen wir meinen. An unsere E-Mail-Adresse pinksauce.de. Okay. Ja, ich darf heute jemand ein neues Gesicht hier am Tisch begrüßen. Emilia, die sich hier bereit erklärt hat, ihr geballtes Mensa-Wissen einzubringen. Hallo, das ist mir eine große Ehre. Uns ebenso. Schön, dass du da bist. Vielleicht kurz mal zum Programm, was wir heute vorhaben. Nächste Woche ist tatsächlich Lieblingswoche in der Mensa. Das heißt, niemand weiß so genau, wie diese Lieblingsessen eigentlich zustande kommen, aber wir werden sie trotzdem natürlich besprechen und wir werden auch unsere Top 5 Lieblingsessen All-Time natürlich besprechen. Aber vorher würde ich sagen, gehen wir noch kurz zu letzter Woche. Was habt ihr für Erfahrungen gemacht? Was habt ihr gegessen? Willst du vielleicht mit Montag anfangen? Ja, Montag gab es nämlich den Ingwer-Honig-Tofu am Essen 1 mit den Sesamnudeln. Und in der letzten Folge hatten wir bemängelt, dass die Mensa ein bisschen die Liebe bei der Anrichte vermissen lässt. Aber, muss sagen, diese Woche hat das Auge tatsächlich auch mitgeschmaust. Wirklich? Ja, doch. Ich fand es von der Anrichte schlecht wie immer, aber geschmacklich hat es mal wieder überzeugt. Ich fand es deutlich bunter. Also die letzten Male waren dann diese Gemüse... Das hat man schon sehr suchen und die müssen, Gemüse ja. War da nicht so wenig. Das war eher so ein Nudelteller. Genau, ja. Mit 5 Rosinen. Und gut, was jetzt die Kresse in der Mitte noch genau gesucht hat, das frische Moment. Ja, okay. Aber da vielleicht ein anderes ja. Kraut besser gepasst vielleicht. Aber Koriander nee, ich muss da sagen, da war ich dann doch... Koriander. aber da muss ich sagen, doch. War es jetzt nicht hier Sterne-Restaurant-mäßig von der anderen, aber es war okay. Besser als schon es war. Besser als erwartet. Also mich hat es auch überzeugt. Lob an die Mensa von meiner Seite. Ja. Jo, am Dienstag habe ich eine spannende Erfahrung gemacht. Ich bin beim guten Kumpel Max zum Tagesgericht. Ich konnte ihn überzeugen, mit mir den griechischen Salat und die Bohnencreme zu nehmen. Und vorfreudig stand ich da und habe dann auf einmal gesehen, dass da nur so ein mini kleiner Klecks Bohnencreme ist. Und ich dachte so, was soll ich denn da auf mein Fladenbrot drauf machen? Da war ich ein bisschen enttäuscht. Der griechische Salat, der war top. Mhm. Den gibt es ja auch in anderen Essen, in anderen Variationen ist der mit dabei. Und die Bohnencreme war auch sehr aromatisch, aber einfach ein bisschen zu wenig. Und ich saß dann da vor meinem Essen und dachte so, das macht mich jetzt nicht ganz satt. Ja, aber war sie denn lecker, die Bohnencreme? Sehr. Was? Sehr lecker. Was für Bohnen bestanden? Dann waren das so Kidneybohnen, so rot dann? Oder ich also würde sagen Kidney. Weil es war rot und dann kamen noch Paprika-Gewürze, Pfeffer bestimmt. Ich weiß es gar nicht genau. Das ist ja mein großes Rätsel bei der Mensa. Wie kommen die leckeren Gewürzmischungen eigentlich zustande? Und das Gleiche gilt dann auch für die Paprikasuppe, weil die habe ich dann mir noch geholt, weil ich zu wenig hatte. Es war mir zu wenig. Da hatte ich 2 Fladenbrote, konnte die schön tunken und die Paprika-Erbsensuppe war sehr, sehr aromatisch. Und wieder die Frage, wie kommen die Gewürze zustande? Ja, es war aber eine gute Wahl. Aber schon dominant auch, ne? Also schon viel Kreuzkümmel, viel Curry, viel, also so mehr Gewürz als jetzt Linsengeschmack hatte ich da, also. Ja, gespart wird auf jeden Fall nicht, ne? Nee, gespart wird nicht. Also, Paprika hat aber ich find's geil. Ich find's geil. Gerne, macht auch warm also, und so. Das war doch auch mal eine Idee. So eine Top-Kombi. Sesam war da drin auch, ne? Also so ein Mensa-Fanshop mit den Gewürzheilern. Aber das heben wir uns ja auch für unsere irgendwann mal stattfindende Mensa-Utopie-Folge. Genau, ja. Oder wenn wir Merch machen, so, wir machen so T-Shirts und dann gibt es eben noch die Gewürzmischung zu kaufen. Die Lieblingsgewürze des Mensa-Kochs. Ja, also, liebe Mensa, dieser Vorschlag ist umsonst geschenkt. Ist jetzt öffentlich, wir haben es ausgesprochen, meldet euch. Ihr wisst ja, we don't care at pinksauce.de. Okay, ja, also mich überrascht eigentlich besonders, dass du nicht die Kichererbsenpolenta am Dienstag also was war da denn los? Weil ich eben die Initiative von meinem Kumpel Max da einfach so gut fand und dachte, komm, ich begleite dich zum Tagesessen. Es war so, der war so euphorisch, ich dachte, komm, dann mache ich jetzt einmal einen Kompromiss. Er war euphorisch über den Salat. Ja, das kann ich mir jetzt gar nicht vorstellen. Mich hat es auch überrascht, aber er war dabei. Es gab das Bourguignon. Aber er war dabei. Vielleicht, hat er, nicht, vielleicht hat er nicht richtig auf den Plan geguckt. Was ist das eigentlich? Das irgendjemand schon mal gegessen? Nee. Ich hab tatsächlich die Kichererbsen-Polenta gegessen, ne? Und ich habe ja auch gesagt, so Polenta habe ich jetzt nie so gefeiert in der Mensa, aber es wurde ja immer, immer besser. Und auch dieses Mal, das war gedicht, gedicht. Auch das Ratatouille-Gemüse, perfekte Würz-Balance im Mund. Da hätte ich auch gerne das Rezept tatsächlich. Wundervoll. Aber sag mal, das Ratatouille-Gemüse, das ist doch immer, besteht eigentlich nur aus Aubergine. Nur Zucchini. Ich glaube nur Zucchini. Nee, Paprika. Aubergine sind da auch drin. Paprika war auch dabei. Und es ist meistens sehr verkocht, finde ich. Ja, oder magst du das so ganz roh? Manchmal ist es schon auch knackig, oder? Also ich fand es war genau in der Mitte. Ja? Ich fand es gut. Ich habe große Probleme, wenn so eine Aubergine oder ein Ding, wie heißt das andere? Zucchini? Wenn das so verkocht ist. Weil ja. Dann find ich finde Aubergine, ja. Die so richtig matschig sind, ist schon geil. Boah, nee. Okay, das ist dann Geschmackssache. Okay. Ja. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum Mittwoch. Ich muss ein bisschen Gotteslästerung betreiben. Ich fand die Bowl nicht geil dieses Mal. Ich fand sie nicht geil. Es war mir, die einzelnen Sachen waren ganz okay, aber es war in der Gesamtkomposition einfach zu trocken. Mhm. Aber da steht doch Koriander. Habe ich nicht rausgeschmeckt. Bist du vielleicht ein bisschen später erst? Ich bin spät gegangen, ja. Vielleicht war der Mojo-Dip nicht mehr ganz Ich hatte schon so zwei fette Bollen da, aber ja. Das ist ja auch so ein Dip, ist ja auch, sag ich mal, das ist ja nichts, was irgendwie Wasser gibt, sondern das zieht auch mehr Wasser, ne? Wenn du das isst, ja, weil der auch scharf ist. Aber hat ja auch so ein mundfüllendes Gefühl. Das ist ja nichts, was jetzt noch die Sache ein bisschen saftiger machen würde. Also eigentlich musstest du bei der Bowl ja, glaube ich, nur das Quinoa irgendwie anfeuchten. Das war was? Die Falafel sind trocken, die saugen. Nein, hatte ich nicht. Also bei mir war dann ein leichter Ölglanz drüber. Echt? Also vielleicht war ich da einfach zu spät und sie hatten schon irgendwie die Motivation verloren. Ich war nämlich so irgendwie 10 nach 2, habe ich mir noch eine Bowl abgeholt. Ah, ja. Da gab es noch welche, das bin ich ja ganz das finde ich auch. Ja, ich glaube, die passt sich da schon an. So. Die wissen genau, es gibt Bowl, da wird die Schlange. Wir waren ja ein bisschen früher. Ja? Und wir saßen so, dass man die Schlange stets beobachten konnte. Mhm. Und die hat nicht abgerissen. Nee, klar. Während der ganzen Zeit ging die bis raus ums Eck noch rum. Bis zur Treppe vom Garten runter. Ja. Ja. Die standen noch lange. Deswegen hatte ich jetzt nicht gedacht, dass du noch eine bekommst. Aber ja, schade, dass sie dir nicht so gut hat. Weil ich glaube, wir waren eigentlich, wir alle drei angetan, könnte man. Absolut. Ich hätte vorsichtig formuliert. Ich würde sogar sagen, überzeugt. Ja, ja. Soweit würde ich fast auch gehen. Gut, ich hätte gut, die Gemüselasagne genommen, dann im Nachhinein. Okay, ich glaube, jetzt müssen wir... Okay, das war mal... Ja, Mann. Es geht so weit. Okay, dann lass es doch in die nächste Woche gehen. Ja, es gibt das gute alte Lieblingsessen. Oder es gibt jeden Tag ein Lieblingsessen. Völlig random von der Mensa ausgewählt. Könnte man manchmal meinen. Vielleicht. Manchmal aber auch ganz gut ausgewählt. Lass uns das nochmal besprechen. Am Montag... Haben wir Lieblingsessen, Spaghetti, Gemüse oder Soja Bolognese? Da wäre ich auf jeden Fall noch d'accord mit der Mensa. Geiles Essen. Das läuft immer, oder? Top Start in die Woche. Vor allem, wenn man am Wochenende keine Zeit fürs Kochen hatte oder es nicht geschafft hat einzukaufen. Sonntag, was mache ich? Ich hungere ein bisschen. Und dann in die Mensa am Montag und dann kann ich mir erstmal diese große Portion Spaghetti mit Gemüse, Soja Bolognese gönnen. Das ist ein guter Start. Ich habe da aber doch noch, muss ich noch mal reingrätschen. Also es ist natürlich ein super Essen, keine Frage, aber... Dieser geriebene Käse, das, also da nimm halt billigen Parmesan, das ist kein Parmesan, ja, das ist ein ekliger Emmentaler oder so ein Scheiß. Nee, das ist doch Parmesan. Das ist doch kein Parmesan. Ah nee, da steht geriebene Käse. Das stinkt schon immer ein bisschen, das muss man so schnell wie möglich unterrühren, weil man das nicht mehr riecht. Also doch, das... Aber lass ihn weg. Ach, lass den immer weg. Das ist eine gute Idee eigentlich, weil das braucht es nicht. Aber da muss man immer so awkward dann da am Tagesgericht irgendwie in die Küche reinrufen. Einmal ohne Käse bitte. Ja, ja, ruf halt vegan. Ja, aber es ist ja auch irgendwie assi da einfach antragen mit vegan. Ja, aber das ist mir letztens auch passiert. Verbunden wäre schon nett, glaube ich. Also es ist ein weiter Rückblick jetzt. Ich glaube, es war vor 2 Wochen, aber da gab es ja die Linsen mit... Seidewürstel, gell? Ja. Ja. Und da war dann einer, der ganz dreist irgendwie 3 oder 4 hinter mir war und dann gesagt hat, 5-mal vegan. Und dann stand ich da als Erster und da kommt die eine Wurst raus. Eine lebendige Wurst. Und er guckt mich dann auch so an. Und dann habe ich mich vorgedrängelt, ne? Und dann habe ich gesagt, ja. Ja, aber ich stand dann halt dumm da, bis meine kam. Und dann habe ich so ein Halskett, gell? Aber dann hat es natürlich gut geschmeckt, dann habe ich es schnell wieder vergessen. Aber jetzt, wo wir das sagen, ja. Ist mir das wieder eingefallen. Ich finde, die Situation ist echt verbesserungswürdig mit diesem, dass man sich melden muss, wenn man das Vegane will am Tag. Da fühlt man sich wieder letzte Bittsteller irgendwie. Ja. Ich finde das ganz cool. Das ist diskriminierend. Also ich hätte schon oft gerne mal die Vegane, aber ich war es einfach zu dumm, da irgendwie in die Küche. Nicht, ja. Ich trau mich da nicht, nee. Das verstehe ich. Doch, ich weiß nicht. Vielleicht auch ein bisschen Respekt vor den Mensa-Mitarbeitern, die ich sag mal, man wird ja auch gerne mal gerätig angemessen, ja, wenn man irgendwie an sie rantritt. Die Magie darf nie von Tageslicht gestört werden, eigentlich. Ne? Also Tür eigentlich offen. Ja. Gut, aber. Naja. Gibt es Sonntag sonst noch was Erwähnenswertes? Nee, Montag ist sonst eher relativ. Oh, die Texas-Pfanne ist so. Die Texas-Pfanne. Dein Nemesis. Dein vielleicht dein Nemesis. Noch jemand was zu den Ricotta-Bällchen mit dem Pasta Sotto? Kann man durchaus essen. Das ja. Pasta Sotto ist so ein bisschen, ne. Aber die Zucchini-Dinger finde ich wirklich gut. Paprika-Ragout auch okay. Ich finde, ist ein okayes Essen. Was ist denn ein Pasta-Sotto? Ich weiß das auch ist nicht. Wie Risotto, aber es gibt doch diese reisförmigen Nudeln. Ah. Wie heißen die? Risette oder so? Ich habe den Namen vergessen. Und die werden halt quasi, das ist so ein bisschen pumpig aus. Reisen vielleicht. Reisförmige Nudeln. Ja, sieht halt aus wie Reis, aber es ist halt Nudelteig. Ja, ich vergessen, wie die heißen. Und daraus ist das halt. Ich fände richtigen Reis besser. Weiß nicht, warum sie das nicht machen, aber... Den gibt's schon beim Steckt man nicht drin. Okay. Aber wieder was gelernt. Dann lass uns doch weitergehen zum Dienstag. Wo die Mensa mit einer absoluten Trollaktion aufwartet. Lieblingsessen: Eieromelette mit Tomaten und Käse, Kräutersoße, Schmelzkartoffeln, Brokkoli genießen. Ich glaube, da hat jemand das Ranking gehackt. Respekt für diesen Joke, also nicht schlecht. Das Essen ist wirklich eine Beleidigung für jeden Mensch mit gutem Geschmack, aber ja, es wird ja einfach als Lieblingsessen. Okay. Das ist sowieso ein stinkiger Tag, ne? Das Soja-Gyros mit Tzatziki sorgt auch für unangenehmen Geruch hinterher, würde ich mal sagen. Aber finde ich gut. Ja, es schmeckt gut, aber halt Soja-Gyros und dieses Tzatziki, boah, da stinkt schon aus dem Kopf. Ja, und Food-Koma ist auch schon vorbei. Und beim Eieromelett stinkt halt woanders raus. Deswegen nimmt man beides nett, würde ich sagen. Ja, ich würde da ganz, ganz abwegig zur Geflügelfrikadelle Thai Curry raten. Das wird's machen. Ja, die ist tatsächlich nicht schlecht. Ich war auch skeptisch, ohne Ende. Ich finde, das klingt schon echt weird, muss ich sagen. Ja, es klingt richtig weird, aber sie ist tatsächlich... ziemlich geil eigentlich. Die Erdnusssoße, ich finde Erdnusssoße ist eben immer pervers gut. Und aber du fandst das ja bei der Bowl jetzt nicht nebenswert, diese Chicken Bowl mit der Erdnusssoße. Ja, weil da hatte ich Angst, dass das Chicken so, was war das für Chicken? War das so am Stück, so an der Keule? Chickenbrust eigentlich geschnitten. War das eine Brust? Ja, dann hätte ich das schon auch gegessen. Aber manchmal machen die auch Chicken an der Keule, das mache ich gar nicht. Nein, das kann... Genau, also... Frikadelle kann natürlich auch alles sein, ja? Ja, es ist auch so eine Frikadelle, wo du denkst, da ist jetzt alles drin. Mhm. Aber so ein Nugget. Da muss man halt durch irgendwie. Das ist dann auch angesichts der Alternativen. Also ist okay. Ja, ich find's lecker, ja. Okay. Mango, Karottensalat weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich nicht so geil, aber okay. Ansonsten stabil. Okay. Mittwoch. Ja, wird nicht mein Tag der Dienstag, aber Mittwoch! Wow. Oh ja, Tagesgericht. Hallo. Wow. Yes. Das ist schon ein schwieriger Tag. Mittwoch nimmt man die Bowl oder nimmt man tatsächlich Essen 1, das Mango-Linsen-Curry. Finde ich schon. Da würde ich persönlich tatsächlich das von der Schlange abhängig machen. Die Schlange wird lang sein an diesem Tag, so oder so. Ich glaube aber Tagesgericht wird gewinnen von der Schlange. Ja, ja, ich glaube auch. Die Bowls sind so gut in der Mensa, kann's sein, so ja. Beliebt. Dann wende ich dann den Trick an und laufe kurz nach vorne und gucke, ob ich an der richtigen Schlange stehe. Damit ich da dann nicht meine Zeit verschwende. Also das könnte wirklich, sage ich jetzt schon, lege ich mich jetzt fest, Mittwoch, 12.02., bester Mensa-Tag 2020. Es gibt auch noch ich kann es gar nicht aussprechen. Makaroni. Marokkanische Makaroni. Ja, das wollte ich lesen, aber irgendwas steht was anderes. Das ist auch lecker, arabische Lampe, ja. Das ist auch top. Habe ich früher auch manchmal gegessen, ja. Das ist top. Und auch der Gemüseauflauf mit roten Linsen. Hast du den schon? Nee, aber ich meine, das schwächt jetzt ein bisschen ab, okay. Aber ich meine, es gibt wirklich drei Essen, die wirklich pervers sind. Also da kann ich gar nichts sagen. Top-Tag. Okay. Auch zum Tuppern. Ja, das ist auf jeden Fall ein Tuppertag, ja. Da werde ich auf jeden Fall, glaube ich, die Bowl nehmen und mir das Linsencurry wegtuppern. Du hast das jetzt eigentlich schon mal gemacht. Ich habe schon mal gemacht, ja. Du hast schon mal getuppert. Alter, ich habe schon mal, Spaghetti-Gemüse-Bolo weggetuppert. Okay. Ja, war gut. Jo, so. Dann lass uns zu Donnerstag, oder? Was haben wir denn da? Die Woche plätschert so ein bisschen aus, gell? Ja, ja, es plätschert aus, das stimmt. Na gut, nach so einem Highlight-Tag ist es auch schwierig, dann irgendwie anzuschauen. Das ist so eine Talfahrt, kann man fast schon sagen. Aber es ist schön, dass sie das Bergfest der Woche Mittwoch so zelebrieren. Ja, wow. Da geht's richtig los. Ja, Lieblingsessen ist am Donnerstag der schnelle Teller Bulgur mit Zucchini und Tomaten. Joghurt-Minze-Dip, Gurken-Dip. Also ich habe das noch nie gegessen. Doch, ist ein guter. Einer der besten schnellen Teller, würde ich sagen. Okay. Ich schon einer gut. Der besten schnellen Teller? Ja, ich finde das besonders wie Sebastian Winters, finde ich. Rauchlacksoßen, man. Boah, nee. Auch wieder zwei Dips. Nee, das ist, da kann man auch wieder wählen, ob man vegan will oder nicht, glaube ich. Ah, dann kriegt man dann gar keinen Dip. Doch, du kriegst, glaube ich, den Nicht-Joghurt-Dip, wenn du das vegan möchtest. Okay, also nur den Gurken-Dip. Ja. Hm. So würde ich mal vermuten. Okay, ich dachte, der ist auch mit Joghurt. Na, wahrscheinlich dann nicht. Ich frage für dich nach. Wir werden sehen. Ich glaube, den probiere ich auch. Ich glaube, den probiere ich auch. Weil die anderen essen. Ist auch ein bisschen frisch und so. Ist gut. Okay, dann am Freitag, also auch absolut schwacher Tag. Oh ja. Gott, es wird schwierig. Aber man muss sagen, das Lieblingsessen ist am Freitag das Pangasius-Filet Madagaskar. Ist der beste Fisch in der Mensa. Wofür steht dieses Madagaskar, frage ich mich schon ganz lang. Das ist eine gute Frage. Ist das nicht so eine Marinade, wo der eingelegt ist? Das ist ein bisschen braun aussieht. Weil so Hawaii steht ja immer Pfeffer. Für Ananas. Ich finde immer grässlich. Aber das, stimmt. Es könnte sein. Das Fanggebiet wird es nicht sein, würde ich jetzt mal annehmen. aber also es ist wirklich der beste Fisch, den es in der Mensa gibt. Ist nicht gut, aber es ist der beste Fisch, den es in der Mensa gibt. Wie ich mal gesagt habe, bitte, Leute, fresst nicht diesen ekligen Seelachs. Das ist ein Betrug an allem, was irgendwie Lachs sein könnte. Es ist einfach eine riesengroße Lüge der Lebensmittelindustrie. Es ist kein Lachs, dieser scheiß Seelachs. Es ist ein billiger Weißfisch, der furchtbar schmeckt. Seelachs abschaffen, boykottieren, nicht essen, Leute. Okay. Kapitalismus und Seelachs abschaffen. Ja, bitte. Okay. Bitte. Ja, ist ein schwieriger Tag. Ja, Freitag werdet ihr mich nicht in der Mensa sehen. Vielleicht tue ich mir so viel am Mittwoch, dass ich für Donnerstag und Freitag dann ausgesorgt habe, um es zu kompensieren. Und das, oh, jetzt fällt mir gerade auf, Freitag ist ja Valentinstag. Da könnte man ja eigentlich ein bisschen, daten, ja, so oder? Aber dann Milchreis. So, aber hey, mit Zwetschgenkompott ist dann so heiß. Lass mal ein Nürnberger Rostbratwürstchen snacken. Oh, das ist ein bisschen gut. Das neue Netflix und Chill. Lass mal ein Nürnberger Rostbratwürstchen. Das ist auch Code in manchen Bereichen. So, hey. Ja, eigentlich, die Mensa-Date-Folge steht eigentlich noch aus, aber Flo ist ja heute nicht dran. Damit müssen wir das verschieben. Kriegt wieder Ärger von seiner Freundin, wenn wir so reden. Sorry. okay. Dann lass uns die Woche beenden, oder? Was Samstag? Ja, nee. Völlig unspektakulär. Abgeschrieben ist abgeschrieben. Skabula. Nee. Nee, Samstag ist schwierig. Nur im absoluten Notfall gehe ich da in die Mensa. Dann lass uns doch jetzt zu unseren eigenen 5 Lieblingsessen gehen. Wo ist denn mein Zettel? Hier. Ja, jeder von uns hat sich mal kurz seine Top 5 überlegt und ich sag, wir fangen von oben an. Nummer 5, wer will beginnen? Ja, dann beginne ich mal. Ich kann ja keine Stille ertragen. Okay. Ich habe da lange überlegt, habe dann mich entschieden für die Linsenspätzle und die Seidewurst. Das ist jetzt nicht so das absolute Geschmacksbomben-Highlight, aber ich freue mich trotzdem jedes Mal, wenn es gibt und deswegen für mich ein würdiger Platz 5. Also deswegen steht er bei mir nicht ganz vorne, aber doch so, dass es immer noch als persönlicher Favorite gilt. Und jetzt kommen wir mit unserem Platz 5. Bei mir ist mir schwer gefallen, das nur auf Platz 5, aber Platz 1 bis 4 sind halt mit anderen Dingen leider belegt. Deswegen gebackene Aubergine mit Hummus und... Wie konnte ich das vergessen? Ja, in der letzten Sekunde ist es mir eingefallen. Ich habe was anderes gestrichen dafür. Ja, okay. Gibt ja auch verschiedene Auberginengerichte und das ist alle geil. Aber die gebackene mit dem Zimt und so, das holt mich schon ab. Deswegen bin ich ausgezeichnet. Auch da Sommer und Winter. Sehr empfehlenswert. Ja. Gutes Essen. Kann ich nur zustimmen. Bei mir, jetzt müsst ihr vielleicht schmunzeln, weil ich habe da die Kichererbsen-Polenta mit Ratatouille und Schafskäse-Minze-Topping drauf stehen, obwohl ich die ja letzte Woche nicht genommen habe, aber das hat andere Gründe. Bin ich nach wie vor großer Fan von diesem Essen. Ich bin sehr überzeugt von dieser Polenta, die nicht im Block kommt, sondern schön gewürzt, locker, neben dem eine Ratatouille. Und ich bin auch Fan von diesem leichten Minzgeschmack, der eben den Schafskäse da verfeinert. Also das ist bei mir auf jeden Fall, musste das da Platz finden. und ist deshalb auf Platz 5 gelandet. Ja, ich habe auf Platz 5 die Spaghetti Soja Bolognese. Wir haben es ja schon besprochen, absoluter Klassiker. Absolut solide Bolo, kann man so zu Hause machen, wird ähnlich schmecken. Hat mir schon oft verkaterte Samstage gerettet. Früher gab es das relativ oft samstags, leider machen sie es irgendwie nicht mehr. Auch die Nudeln nie verkocht, überrascht mich irgendwie. Ich habe noch nie verkochte Nudeln in der Mensa gegessen, zumindest nicht die Spaghetti. Manchmal ein bisschen ölig, aber damit kann man leben. Und ja, das Käse-Dilemma hatten wir schon angesprochen. Käse-Dilemma. Bist du da eigentlich meiner Meinung? Oder? Ja, da bin ich schon deiner Meinung. Das Problem, ich finde auch das Problem, die ist ja immer nur so lau, also nicht richtig heiß, wenn man die kriegt. Stimmt. Das heißt, der Käse schmilzt nicht mehr richtig, wenn man den untermischt. Man mischt den unter und findet immer nur so Käsestreifen in der Bolo. Ich würde auch sagen, lieber so einen billigen Parmesan da so drüber hauen. So ja, so ein Pulver. Genau, ja. Pulverschorf-Parmesan. Normal. als irgendwie so einen geriebenen Edamer. Aber gut, lass uns weitermachen. Okay, Fee hat es schon angesprochen. Bei mir ist die Kichererbsen-Polenta tatsächlich auf Platz 4. Oh. Wie gesagt, ich bin vom Saulus zum Paulus geworden. diese Hinsicht, ich war ein großer Hater und jetzt ist er auf Platz 4. Also, Mensa hat es geschafft. Ich mag es ja, wenn es ein bisschen salzig auch ist. Mm. Dieser Schafskäse macht genau das, was er soll. Und ja, über das Ratatouille hatte ich vorher schon gesprochen. Einfach lecker und so ein bisschen vermischen alles. Ist genug Soße dran, perfekt. Also Platz 4 für die Kichererbsen-Polenta. Bei mir Mangold-Linsen-Curry haben wir jetzt auch, also ich glaube, es war in eurem Podcast eh schon öfter mal Thema. Ja. Wobei hier muss ich sagen, es steht jetzt für die nächste Woche mit Zitronenmelisse und nicht mit Kaffee-Limettenblättern. Das halte ich für ein großes Problem. Ich werde sehen, also mal gucken. Vielleicht sind die trotzdem drin. Ich mag die nämlich sehr gerne. Ansonsten wunderbares Essen. Immer gerne. Könnte ich echt einmal die Woche essen. Locker. Mhm. Also Top-Essen. Ja. Platz 4. Mein Platz 4 ist die auch schon häufig kommentierte scharfe Asiasuppe. Der meiner Meinung nach beste schnelle Teller wird hier auf Platz 4. Ich möchte ihn gar nicht groß weiter kommentieren. Ist ein solider Platz 4 bei mir. Ja. Ich habe auf Platz 4 tatsächlich ein bisschen was Ungewöhnliches. Die Tofu-Wurst mit Curry-Tofu-Wurst mit Pommes. Die ist gar nicht... Die ist auch gar nicht so lecker, aber... Es ist halt so der letzte Rettungsanker für mich und deshalb hat sie bei mir einen Platz auf der Liste verdient. Einfach weil, wenn wirklich gar nichts geht, dann kann man die wirklich gut essen. Die schmeckt lecker, die ist angebraten, ist die Tofu-Wurst geiler als so wenn die so gekocht wird, dann ist die wirklich extrem lätschig. So, das ist der Trick. Der Trick ist, die müssen die anbraten. Wenn die wirklich nur so gekocht in den Linsen drin schwimmen, dann ist die lätschig ohne Ende. Aber angebraten ist die geil. Also, keine Scheu vor der Tofu-Wurst, die ist geil. Platz 4. Alles klar. Platz 3, könnt ihr jetzt ein bisschen gedanklich faul rüberkommen, weil das alles Essen sind, die dieses Jahr gab. aber ja, weiter reicht mein Gedächtnis leider nicht mehr. Ist mit anderen Dingen gerade vollgepumpt. Ingwer Honig Tofu bei mir Platz 3. Vor allem, wenn er so ist wie letzte Woche. Lecker, geschmacklich gut und nicht zu füllend, finde ich. Also satt ja, aber nicht so voll, weil die Nudeln... Auch wenn es jetzt nicht so eine Soße hat, wie ich das ja immer sonst gerne habe, irgendwie trotzdem glibbrig, also positiv ausgedrückt, glibbrig genug, dass es gut nachrutscht. Also deswegen, vielleicht habe ich mal ein bisschen zu hoch gerankt, aber egal, habe ich jetzt gesagt. Ingwer Honig Tofu, Platz 3. Für mich Platz 3 arabischer Salat mit, es variiert ja immer Kichererbsen-Dip respektive Hummus, immer unterschiedliche Bezeichnungen für eine ähnliche Sache. Den finde ich wirklich ganz großartig mit den verschiedenen Gewürzen und so. Ihr hattet es, glaube ich, letzte Woche von dem gelben Blumenkohl, der da immer drin ist. Ich glaube im Übrigen, dass der mit Safran. Mit Safran? Ist halt teuer, aber. Ich hätte gesagt, Kurkuma. Schmeckt nicht so. Naja, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, da ist auch Schwarzkümmel drin und so. Also der arabische Salat mit Brot, den finde ich wirklich ganz wunderbar. Jo, mein Platz 3 ist tatsächlich die Halloumi Bowl. Mit schwarzen Linsen. Ich glaube, es ist die Bowl, die es nächste Woche gibt. Ich bin mir bei den Bowls manchmal nicht ganz sicher. Es gibt verschiedene Variationen, aber auf jeden Fall ist in der, die bei mir Platz 3 ist, Halloumi mit dabei und schwarze Linsen. An den Zitronenburger, den der nächste Woche gibt, kann ich mich nicht mehr ganz so gut erinnern, aber es gibt auch noch so eine kleine Anrichtung von Tomaten und Gurken, die mit Kräutern und Öl gewürzt ist. Also es passt gut zusammen. Da ist nichts dabei, was ich gar nicht mag. Es ist einfach ein sehr, sehr leckeres Essen und hat deshalb den Platz 3 verdient bei mir. Ja, Felix, Bruder im Namen, Bruder im Geiste. Ich habe auch die Halloumi-Bowl mit schwarzen Linsen auf Platz 3. Das will ich gleich weitergeben. Platz 2 bei mir, Halloumi-Bowl. Ja, ihr wisst ja, ist unser Logo, die Halloumi-Bowl. Eigentlich hätte sie auf Platz 1 fast schon gehört, aber da wartet noch was anderes. Deswegen, da freue ich mich so tierisch drauf. Ne? Ich habe mir ja schon mal überlegt, gleich einmal zu essen, zweimal direkt nochmal anstellen. Aber das habe ich noch nie gewagt tatsächlich. Aber das ist ein geschmackliches Potpourri-Highlight auf der Zunge. Ich habe tatsächlich schon mal, Wunderbar. Ich bin schon mal um 11:30 quasi in die Mensa gegangen, gegessen schnell, dann ins KG4 und dann um 2 einfach nochmal. Das ist krass. Also das ist krass, kann man, dass du bereit seid aufzubringen. Das kann man schon machen. Ja, weil also auch dieser Halloumi, der ist so lecker angebraten, gewürzt, Fee, der alte Würzexperte. Der Würzer. Der ist auch echt der Knusprige. Und es gibt das Papadam. Ah, das gute Papadam. Und das ist so lecker, wenn man das in die Pink Sauce, die ist ja eigentlich auch dazu, aber die steht dann nicht, ne? Weil Rote Beete-Dip ist sozusagen die Pink Sauce. Ja. Pink Sauce ist ja eigentlich was anderes. Die bei den Gnocchi. Eigentlich ist ja was anderes. Die Pink Sauce ist eigentlich die mit den Gnocchi. Die gibt es aber schon lange nicht mehr. Oh, ja. Aber das ist meine neue Pink Sauce. und ja, dann würde ich jetzt weitergeben. Was ist deine Nummer 2? Meine Nummer 2 ist der gebackene Feta im Pergament mit warmem Gemüsesalat. Bin ich ganz großer Fan. Finde ich, das ist so vor allem im Sommer eigentlich richtig gut, wenn man nicht so Hunger hat. Danach auch nicht irgendwie in das große, viel bemühte Foodkoma fallen möchte. Finde ich wunderbar. Gern habe ich es, wenn da viel Fenchel drin ist. Das mag ich nämlich richtig gerne. Aber ich weiß, dass das kontrovers ist, weil ich kenne super viele Leute, die sagen, warmer Salat ist einfach nichts. Ich halte diese Leute für ignorant. Aber, also no offense jetzt, aber... ich finde es ganz viel ja, okay, gut. Wir polarisieren okay, gerne. Ich finde es ein großartiges Essen. Top, auf jeden Fall in den Top 5 auf Platz 2 sehr verdient. Absolut. Das gab es aber schon lange nicht mehr. Das ist, glaube ich, eher so ein Sommerding, oder? Das ist schon eine große Portion, oder? Dieser Hetex-Käse. Ja, das ist mir immer zu viel Käse. Also, den schaffe ich auch oft nicht. Aber der Salat, der macht irgendwie auf eine gute Art satt. 200 Gramm Feta haust du ja. Ja, das stimmt. Und gestern bei der bei den Spaghetti mit der Brokkoli-Sahnesoße gab es nur 3 Stückle. Das war krass. Und das ist auch ein bisschen schwierig zu essen immer, weil du hast ja dieses Pergament, was voll gezuckt ist. Du musst es irgendwo, machst das hin. Ja, und das Tablett ist immer, läuft die Soße. Da ist auch immer richtig viel Soße drin. Ja, elegant ist es nicht. Nee, schön ist es auch nicht. Aber also nichts fürs Mensa-Date auf jeden Fall. Nichts fürs Mensa-Date. Schwierig. Okay, ich mach weiter. Bei mir ist die Nummer 2 das Linsen-Mangold-Curry. Wurde ja schon kommentiert und... vorgestellt. Eine Anmerkung habe ich da noch zu, weil ich bin sehr, sehr großer Fan von dem Naanbrot. Und da bin ich immer sehr enttäuscht, wenn das nicht mehr da ist und ich dann mit dem Papadam abgespeist werde. Weil ich mag dieses frische, fluffige Brot, wo ich dann auch in diese Currysoße so ein bisschen reintunken kann. Da ruht auch ein bisschen meine Hoffnung dann drauf, wenn ich das dann nächste Woche nehmen sollte. Mein Platz 2 ist Linsen Mangold Curry. Ja, ich hätte mir meinen Ranking eigentlich sparen können, weil ich habe auch auf Platz 2 Curry. Wir haben es alle tatsächlich unabhängig voneinander gemacht, also niemand kannte die Lichten der anderen. Ja, ich kann mich da nur anschließen, die sind schön cremig, guter Reis, auch wichtig. Manchmal gibt es in der Mensa ja diesen deutschen Reis. Mit deutschem Reis meine ich, wenn der Reis so körnig. Also so, wenn man die einzelnen Körner vom Reis sieht. Ja. So Parabolreis. Genau, so Parabolreis, was ich brutalst eklig finde. Auch ein Verbrechen an jedem Menschen, der irgendwie Reis mag. Also daher beim Mango-Linsen-Curry ist meistens ein guter Basmati, der klebt ein bisschen wunderbar. Okay. Aus organisatorischen Gründen wäre es jetzt, glaube ich, ganz gut, wenn wir die Reihenfolge wieder wenden und du gleich mit der Nummer 1 weiter musst, sodass okay. wir dann nur noch 1 enden können, weil es gibt auch diese Woche ein Special. Oh. Also bleib dran. Oh, ein Special. Okay. Was ist deine Nummer 1? Meine Nummer 1 ist der gute alte Milchreis. Oh, oh, was? Leider Spaß, der ist brutal eklig, natürlich nicht. Aber ich habe euch alle gehabt. Ich habe es auf dem Kopf gelesen und dachte, what? Das kann nicht sein. Nee, auf der 1 ist natürlich die scharfe Asia-Suppe. Ja. Was sonst? Also bitte Leute, was ist los mit Gemüse, Kokosmilch und Bio-Tofu? Super asiatisch gewürzt, der Tofu, geiler Tofu, gute Schärfe, kann man im Winter wie im Sommer essen. Es ist ein Kombinationsessen, kann man noch was anderes dazu essen, es hat nur Vorteile. Kleiner Wermutstropfen, kein Koriander drin, aber vielleicht bald. Ich gebe weiter. Meine Nummer 1 gab es dieses Jahr, weiß ich gar nicht, ich habe es aber nicht genommen. Oder nee, das gab es glaube ich dieses Jahr schon, aber ich war nicht da. Und zwar das Börek mit Spinat und dem Erbsenpüree und dem Karottencurry. Für mich ein Traum, weil ich ganz großer Fan bin von diesem heißen Börek, wo der Teig so schön abflattert und man es so schön abreißen kann. Dann das Erbsenpüree ist natürlich immer ein bisschen massig, also sagen manche, ich finde es lecker. Und das Karottencurry auch wieder würztechnisch einmalig gut. Die Karotten sind manchmal ein bisschen zu al dente, aber ansonsten ist es für mich meine Nummer 1. Und ich bin immer ganz euphorisch, wenn ich das auf dem Mensaplan sehe, und traurig, wenn ich dann nicht in die Mensa gehen kann. Mein Platz 1. Okay. Ja, weil ich sehe, dass Emilia und ich dieselbe Nummer 1 haben. Emilia die Ehre hat, beziehungsweise wir die Ehre haben, sie als erste Frau in unserem Mensa-Podcast begrüßen zu dürfen, wofür wir auch anfangs kritisiert wurden, dass wir hier zu männlich wären. Zu heteronormativ. Deswegen würde ich dir die Ehre überlassen, unsere gemeinsame Nummer 1 hier anzukündigen. Ja, vielen Dank. Sehr gern mache ich das. Nummer 1 gab es jetzt diese Woche und ist für mich auch eigentlich unumstritten schon eine ganze Weile. Die Nummer 1, die Falafel Quinoa Bowl natürlich. Es war ein großartiges Essen. Wir waren ja gemeinsam in der Mensa. Oh, ich habe Herzklopfen gerade. So schön war. Ja, es war gut. Oh, es war wirklich gut. Es war vielseitig. Es hat satt gemacht, aber nicht zu satt. Es gab viele verschiedene wunderbar gewürzte Komponenten, die da irgendwie ganz gut zusammengekommen sind. Und ich glaube, wir waren alle recht euphorisch, muss ich sagen. Ja. Und das halbe Stunde anstehen hat sich gelohnt auch, ne? Ja. Also obwohl sie es bei dir nicht mal in, also Felix, nicht mal in die Top 5 geschafft hat, ist sie bei uns doch sehr weit oben gelandet. Sogar so weit oben, dass ich so inspiriert war, dass ich einen Song über die Quinoa, Falafel Quinoa Bowl geschrieben habe. Okay. Und den werden wir jetzt performen. Live im Mensa Podcast. Ja, da freue ich mich doch. Seid ihr bereit? Wir sind bereit. Noch irgendwie. Seid ihr ready? Ja, genau. Okay, dann legen wir los, oder? Diesen Mittwoch gab's was richtig Feines, lasst mich euch erzählen. Ach, sie war so schön, ein wahrer Traum, sie zu versehen. Bis draußen standen. Trotzdem sagte ich mir jetzt nix wie ran. Und ich sollte es nicht bereuen. Als auf dem Fließband ich sie zu mir rollen sah. Plötzlich war mir alles klar. Und ich wusste, dass mir nichts wird wahre Liebe auf einmal. Das beste Mensch. Tagesessen dieser Woche, Leute, es ist wahr, schmeckt so wunderbar, ist meine neue Number One. Das schönste Mensa-Tagesessen, lasst euch sagen, ja, das mein ich gern. Es wurde vor Freude getan. Du bringst mich hier um den Verstand. Die Falafel würzig und Quinoa fein, dazu Hummus und Süßkartoffeln. Besonders lecker war dein Mojo Dip. Bisschen süß mit ner sexy Schärfe. Und abgerundet wird die Brot mit Sojabohnen, mit Blumenkohl und rotem Kraut. Mit Cranberry-Flavor. Was das Highlight meiner Woche, liebe Mensa, vielen Dank. Das beste Mensa-Tagesessen diesen Monat, Leute, es ist wahr. Schmeckt so wunderbar, ist meine neue Number One. Das schönste Mensa-Tagesessen, lasst euch sagen, ja, das mein ich ernst. Es wurde vor Freud getanzt, du bringst mich schier um den Verstand. Nun sitz ich hier und häng dir nach, ich weiß nicht, wie lang ich warten muss, bis es dich wieder gibt, doch bis dahin träum ich von dir und singe für dich dieses Liebeslied. Das beste Mensa-Tag, es beste aller Zeiten, Leute, es ist wahr, schmeckt so wunderbar, ist meine neue Number One. Das schönste Mensa-Tagesessen, lasst euch sagen, ja, das mein ich ernst. Es wurde vor Freud getanzt, du bringst mich hier um den Verstand. Ja, Leute, ist sau geil. Danke für die Performance. Wir sagen, schau da doch mal zu Emilia, ohne die das Ganze gar nicht möglich gewesen wäre. Vielen Dank. Ja, schon, aber ja, vielen Dank war eine für diese Co-Performance. Die war wirklich wunderbar. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen. Sagt's weiter, der Pink Soßen Podcast. Er freut sich immer größere Beliebtheit und wir hoffen, dass es auch weiter so ist. Es macht uns Spaß, ich hoffe, es macht euch Spaß. Damit eine schöne Woche euch. Ciao, ciao. Ciao. Ciao.